Drehen Sie sich mal ins Profil, sagte die rothaarige Eskimo-Frau, die Else Bongers hieß, im Berlin-Filmbüro unter den Linden. Können Sie etwas vorsprechen? Nein, flüsterte ich. Wieso wollen Sie Schauspielerin werden? Weil ich begabt bin. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Sie sah mich an, stand auf, ging raus. Als sie wiederkam, wollte ich mich auf den Boden stürzen, ihre Knie umklammern, um Nachsicht und um Glauben an unbewiesene Begabung bitten. Ich blieb sitzen, starrte auf ihre Kostümjacke. Sie gab mir 2 Reklamhefte, sagte, lernen Sie das Angestrichene. Wieder wollte ich auf den Boden Hände küssen, Rocksaum benetzen, Dank schreien. Ich stand auf, murmelte, wann? Montag in 8 Tagen, Althoff-Studio, Nova Wes, 9 Uhr. Ein Schmuck, rief ich begeistert, als ich die Zigarrenkiste auf dem Atelierhocker sah. Gretchen war's, als sie im Stübchen den Schmuck findet, den Mephisto hinterlistigerweise hinterlassen. Die Bongers griente, der Regisseur auch. Ich gefalle, dachte ich, und weinte mein »Ach, Neige«. Dann kam Violas, »Ich ließ ihr keinen Ring. Was meint dies, Fräulein?« Ich wurde dick bei so viel geforderter Grazie. Traktor im Wohnzimmer, Sandsackbeine, Seehundarme. Der Eskimo-Engel sagte, »Lassen wir das.« Sie schritt mit dem nachdenklichen Regiemenschen ins anliegende Kleinfilmstudio, ich hinterher. Jemand drückte mir einen Zettel in die Hand. Szene in einer Hotelhalle, Gespräch mit Portier. Sie leuchteten, sie schminkten, einer sagte, wenn Sie an die Leiste stoßen, sagen Sie Ihren ersten Satz. Dann setzten sie mich auf einen Stuhl, ich musste den Kopf hin und her drehen, ernst aussehen, lächeln, wieder ernst. Nochmal nach links, jetzt nach rechts, nicht so schnell, Schlussklappe. Sie hören von uns. Ich wollte der Bongers noch sagen, dass ich Zahnschmerzen gehabt hätte, dass ich halbweise sei, dass ich verfolgt wäre, dass ich dringendste Hilfe brauche, dass ich ganz bestimmt begabt wäre. Ich schminkte mich ab, lief zum Bahnhof. 8 Wochen waren futsch und kein Wort, kein Anruf. Vielleicht ist der Bongers was passiert oder vielleicht ist der Film verbrannt. Ich rief an, fragte nach ihr. Sie war jetzt bei der UFA, sagte einer. Ich legte wieder auf. Bomben fielen auf die Bernhardstraße. Mutter kam für einige Tage nach Berlin. Wir standen im fensterlosen Schlafzimmer. Glassplitter lagen auf Bett und Boden, hatten sich in Wände gebohrt. Da klingelte das Telefon. Die Bongers war am Apparat, sagte, wir möchten Ihre Tochter unter Vertrag nehmen. 3-jähriger Ausbildungsvertrag mit Optionen. Ihre Tochter ist minderjährig. Wir brauchen Ihre Zustimmung. Meine Mutter murmelte fassungslos, ja, aber sie ist doch gar nicht begabt. Ich hörte eine schneidende Stimme. Das müssen Sie schon uns überlassen, Frau Wulfestieg. Die staatliche Filmschule Babelsberg war nach Woltersdorf evakuiert. Meine Mutter und ich verschnürten eine Bettdecke, packten meine 3 Pullover, 2 Röcke und eine ausgewaschene Trainingshose in einen Karton. Sie hatte nichts geahnt von den Probeaufnahmen, den verwarteten Monaten, von einer Sehnsucht, die so groß war, dass ich sie nicht erzählen konnte, ohne sie zu verraten. Ich saß auf dem Bett mit der lila Steppdecke. Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, mich freuen zu müssen, und es nicht konnte. Ein Gefühl, das mir treu blieb. Schuldgefühl, Niemandsland. 2 Tage später war ich am Bahnhof Ostkreuz, musste umsteigen. Die Sirenen heulten, zwischen den hastenden Rasenden verlor ich meine Bettdecke. Nach der Entwarnung lag auf den Gleisen eine fette, tote Ratte. Ich sah sie an, bis mir schlecht wurde. Der Zug kam, fuhr über sie hinweg. Die Abteile waren voll, die Fenster raus, ich quetschte und klemmte, puffte und krallte, kam mit. Einer sagte in die Dunkelheit herein, »Ich genieße das Leben in vollen Zügen.« Endstation, Umsteigen, Vorort, Straßenbahn, so eine altersschwache Pensionsberechtigte. Den Rest lief ich. kam nach Mitternacht in Woltersdorf an, fand das verlassen aussehende Restaurant, in dem ich von nun an wohnen, lernen, leben sollte. Fand den Saal neben dem ehemaligen Bierausschank mit 10 ordentlichen Feldbetten und fand die Sprachlehrerin Frau Kaminski. Sie saß unter einer verdunkelten Lampe und las. Ich entschuldigte mich, weil verspätet hielt noch immer den verbliebenen Karton umklammert. Sie sah mich freundlich kühl an, sagte leise und schön, »Mein Kind, müssen Sie denn so Berlinern?« Morgens wurden wir vorgestellt. Da war Maria zart verhaucht und unverkennbar aus Sachsen, Elinor schwarz und groß und souverän, Anne Rose Ebenmaß von Stirn bis Kinn und schon verheiratet, Schicki sportlich schön, Heidi auf endlosen Beinen verträumt einherschreitend, und da war vor allem Karl Meixner, der Lehrer, unser Schauspiellehrer. Alle wollten ihm gefallen. Sie zogen sich um und an, kämmten und zupften, hingen himmelnd an seinen Lippen. Ich nicht. Ich wollte lernen, schnell, pausenlos, ungeduldig. Er hätte Roboter, Rasputin, Himmler, Hitler oder alles zusammen sein können. Ich wollte nur eins von ihm, lernen. Der wilde Ehrgeiz blieb nicht unerkannt, die Uneitle, deren Eitelkeit es war, die Beste zu werden. Er trieb mich, er forderte, er brüllte, er langweilte sich, übersah mich, ließ mich hängen, führte und trieb und fauchte. Ob er ein großer Schauspieler war, weiß ich nicht. Er war ein großer Lehrer, der Beste, den sich ein Anfänger wünschen kann. Er baute, wie keiner der Regisseure, mit denen ich später arbeitete, aus 2 Stühlen eine Welt. Er ließ die zögernden, kichernden, stotternden Nichtskönner tauchen, eintauchen in Gefühl, zu großes, ungesteuertes Gefühl, zerlegte nicht, zersägte nicht, quatschte nicht. Er tränkte uns nicht in den Abwassern der Theorie, machte keine Wissenschaft, wo es keine gab. Er forderte Mut, Mut zum Fehler, Mut zum Lautsein, Mut zum Großen. Zurücknehmen kannst du immer noch, sagte er spöttisch. Verhalten braucht Kontrolle und von der hast du keinen Schimmer. Wir müssen an diesem Lispler arbeiten und ihre Endsilben, die sind grauenvoll. Ich gab mir große Mühe, aber das S stand mir im Wege und steht noch heute. Ich wartete auf den kommenden Tag wie eine Verstoßene auf ein Zeichen des Geliebten. Arbeitete er mit anderen, war der Tag für mich geschmissen. Vergeudet, Zeit verloren, unwiederbringlich, ich lernte sämtliche Rollen, auch die, die für mich auf gar keinen Fall in Frage kamen. Sonntage sind verhasst, kein Babelsberg, keine Schule, keine Bungers, kein Meixner. Ich fahre nach Wilmersdorf zum Stiefvater Naglepappe, wo mal Fenster waren, sitze stumm mit ihm im Keller. Wir haben uns nicht so viel zu sagen. Sag doch mal was auf aus so einem Stück, du studierst das doch. Er will teilhaben, aber ich lasse ihn nicht. Kurz nach Silvester war Großangriff. Die Bombe, die endgültige, fiel auf Bernhardstraße, auf Bahnhof Wilmersdorf. An einem Sonntagmorgen landete ich am Teltower Damm in Zehlendorf bei Wilfried Fraß, einem Regieassistenten der UFA. Ein fröhlicher Wiener, der Berlin bedingungslos mit und ohne Häuser liebte. Die Bongers hätte ich nicht anrufen können und wollen. Jeder wurde irgendwann ausgebombt. Es war verpönt, Hilfe zu erwarten, ein ungeschriebenes Gesetz, an das man sich hielt. Mit Fremden oder Halbfremden war das anders. Warum, weiß ich nicht. Jener Berlinsüchtige hatte heißes Wasser und ich durfte baden. Zu essen hatte er nichts. Er nahm mich in eine Atelierwohnung 2 Stock höher. Dippert stand auf dem Schild. Sie war klein und rund, bewegte sich rasch, sprach ebenso ein Gummiball voll Gummi. Und sie hieß Alike. Wilfried berichtete vom Silvesterschicksal. Sie umarmte mich gerührt, sagte, ach, sie armes Kind, wie betrügt man sie um ihre Jugend. So viel Mitgefühl war ich gar nicht gewöhnt. Es übermannte mich, es überfraute mich. Sie schleppte mich in einen Raum, in dem ein riesiger Zeichentisch stand. Auf ihm zahllose Tuscheflaschen, Federn, Pinsel, Becher, Büchsen. Hinter allem saß ein dürrer Mann, der sich trostlos und mühselig erhob. Das war Fritz aus München. Aldike sagte atemlos, »Man muss den Menschen helfen, morgen kann uns dasselbe passieren, nicht wahr? Wir haben noch einen Raum, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Sie werden sich zu Hause fühlen bei uns. Wir haben im Hof einen Splittergraben und natürlich den Keller, aber wegen der Heißwasserrohre, manchmal gibt's ja noch welches, gehen wir nicht rein. Ich habe mir schon immer eine Tochter gewünscht und da habe ich sie nun. Auf den Fritz müssen Sie nicht hören. Er hatte noch immer nichts gesagt. Er ist ein bisschen schwerfällig, naja, ist eben kein Berliner, aber gut ist er. Und im Grunde will er ja auch helfen, er kann's eben nicht so ausdrücken. Nachts wurde ich der Hausgemeinde vorgestellt, während einer Flakpause im Splittergraben. Die Nachbarin verkaufte Billets im Eva-Kino in Wilmersdorf. Sie nahm Alike nach der Entwarnung beiseite und murmelte, »Ich würde keine Schauspielerin in die Wohnung nehmen. Ich weiß schließlich Bescheid, arbeite in der Branche, sind alle unsolide Männergeschichten und so.« Alike erzählte es freudestrahlend, während wir unsere blau gefrorenen Füße massierten. Alle 3 Monate war Studioaufführung. Szenen aus den Klassikern. Lampenfieber gerötet rannten wir um Meixner rum wie Hennen um den Hahn. Der rauchte, beantwortete alle Anliegen mit »Ja, ja«, setzte sich, rief »Anfang«. Da saßen sie, die Chefs der UFA, Tobis, Terra, Berlinfilm, Pragfilm und manchmal ein Theaterintendant. Sie saßen freundlich, jovial oder gelangweilt, arrogant, mit dem auch das geht vorüber Gesicht. Hinter ihnen die Lehrer, vor ihnen die Bongas. Ich war die 5. Ein Blonder mit Stupsnase war Ferdinand, ich seine Luise. Wir spielten die Gift in der Limonade-Szene aus Kabale. Und da geschah's. Dasselbe warme Gefühl in der Magengegend wie bei Armgarten Anno Weise. Ich hörte Schnauben, ich hörte Hüsteln, dann fiel ich um, weil ich tot zu sein hatte. Merkte, dass das Kleid verrutscht, spürte Kühle an Schenkeln und anderswo, zog als verblichenes schamhaft Kleid dahin, wo es hingehörte. Sie lachten immer noch nicht, sie klatschten sogar. Nur lieben einer sagte später, wenn man tot ist, ist das Stück noch nicht vorbei, meine Liebe. Kaminski schlich gealtert um mich rum. Mein liebes Kind, es war sehr schön und sehr ergreifend. Nur werden sie die Klassiker niemals spielen können, niemals mit diesem grauenvollen Berliner S und diesen Endsilben. Sie brach ab, sah sich um, sah mich an, putzte Nase, putzte Augen, schöpfte Kraft. Wir müssen arbeiten, viel, viel arbeiten, hinterließ Hoffnung, wo Hoffnung hoffnungslos. Meixner rauchte, grinste, sagte nichts. Bungers sah mich an mit ihren blitzeblauen. Meine Augen sind klein, aber sie sehen alles, pflegte sie zu sagen. Lieben einer hat geweint, Jan und Jonen haben geweint, ich auch, das genügt. Übrigens, das deutsche Theater interessiert sich. Ich hatte zum 2. Mal das Gefühl, mich freuen zu müssen. Ein Mittwoch war's, es war kalt, die Sonne schien, beleuchtete Ruinen und Gleise, die wie erhobene Zeigefinger aus ihren Fugen ragten. Es dauerte Stunden, bis ich endlich am Bahnhof Friedrichstraße landete. Ich rannte ins Deutsche Theater, suchte Herrn Karcho, dem ich vorsprechen sollte. Ich hatte Hunger, wie immer, und Angst, wie immer. Dass Karcho mich dennoch engagierte, ließ mich so lange fassungslos umherirren, bis ich die mir zugedachte Rolle im nächsten Premierenstück der Kammerspiele des Deutschen Theaters gelesen hatte. Ich trat ungefähr 6-mal auf, ohne etwas zu sagen. Einmal kam ich mit Revolver, hatte ängstliches Hände hoch zu flüstern. Zur Premiere kam Bongers, ich brüllte meinen Satz, tat mir und dem Stück nichts Gutes. Karl-Heinz Schroth spielte die Hauptrolle. Auf der Treppe zum Bühneneingang sah er mich allabendlich überrascht an, sagte, »Na, Kleiner«, lächelte und vergaß mich bis zum nächsten Mal. Auf der Bühne nahm er mich nicht wahr. Ich trug für meine einzige Szene mit ihm eine Gesichtsmaske, eben für das täglich ersehnte »Hände hoch«. Nach der Vorstellung raste ich zum Bahnhof in der Hoffnung Zug und Zehlendorf, vorm Angriff dem Unausbleiblichen zu erreichen, knalle auf einen nicht sehr jungen, nicht sehr großen, recht unauffälligen, recht unwirsch blickenden Herrn, bringe geordnete Erscheinung in Unordnung, murmle Entschuldigung, galoppiere weiter. Hilde Jansen, mit der ich Garderobe und Schminktisch teile, kichert am nächsten Abend, sagt, du hast gestern den Demandowski über den Haufen gerannt. Wen? Na, den Demandowski, den Tobis-Chef. Die Hilde war verheiratet, der Mann in Russland, und der war ein Freund vom Umgerannten. Kommst du mit? Er zeigt einen Film, einen ganz neuen, am Sonnabendabend. Der Film wurde in Demandowskis Haus vorgeführt, das war in Dahlem. Wir nahmen S-Bahn, nahmen U-Bahn, liefen durch Parks, kamen zur Gelfertstraße. Der Film hatte angefangen, der Hausherr war verärgert. Hans Albers spielte gerade Trompete und sang was von Paloma. Ilse Werner trat auf, hatte mein Kleid an. Die Ufa hatte sich an meiner Trainingsluftschutzhose übergesehen, schenkte Kleid aus Fundus an bombengeschädigten Nachwuchs. Sie da oben, ich da unten im selben. Dann kam die Hildebrand, sang beim ersten Mal, da tut's noch weh. Anschließend war Alarm. Er hatte einen Unterstand im Garten, Balken gestützt mit Licht und zwei Bänken. Die Flak ließ entferntes Meckern hören, dann ein Gurgeln, ein Summen, die Balken knirschen, liegen schräg, richten sich auf, Licht blinzelt, wird trübe, geht aus. Eine Taschenlampe sucht Decke ab, aus der rieselt's, wieder ein Gurgeln, wieder Summen, diesmal ein langer Ton, Kinderpfeife, Balken knirschen, liegen schräg, bleiben schräg, einer schreit, raus! Wir bleiben an der Treppe, Hockstellung, Mund auf, Ohren zu. Oben zwitschern die Flaksplitter, machen Gurr, Gurr, machen Chip, Chip, sägen Baumäste ab. Das geht so ein, zwei Stunden. Ich denke, was suchen die in Dahlem zwischen Kiefern, Villen, Ententeichen? Da wird's heiß, das kenne ich. Das habe ich nicht gern. Ich sag Brandbombe, vielleicht Phosphor. Nachts kamen die Engländer und die schmissen Phosphor, das wusste jedes Kind. Der Rasen brennt. Wir schlagen mit Decken um uns, gegenüber brennt's und über der Innenstadt ist Tag, rosarot, qualmig. Tatütata der Feuerwehr, Entwarnung, die ersten sind weg, Alarm, die zweiten kommen. Gegen Morgen räumen wir Glassplitter, Telefon klingelt. Tobis Friedrichstraße steht noch, ich rufe. Fragen Sie doch mal, ob Nollendorfplatz, ob Wilmersdorf, habe plötzlich Angst um Großvater, um Stiefvater. Nein, es war Gleisdreieck und Tiergarten und Kudamm und Zoo und Potsdamer. Sag danke, ich muss jetzt gehen, sag es, als wäre zulässige Besuchszeit abgelaufen. Wo wohnen Sie? In Zehlendorf. Ich bringe Sie mit dem Rad. Er strampelt los, ich auf Gepäckständer vorm Haus, Teltower Damm Nummer 5, steigt er ab, nimmt meine Hand, zieht sie rauf, ich runter, küsst sie, sagt, wie schade, dass ich morgen nach Prag muss. Alike und Fritz sind wach. Besorgt, fragen. Alike kocht Muckefuck, setzt sich ans Bett, spricht betrübt, Mägdelein, Mägdelein, das ist kein guter Umgang. Sie hatten Vertrauen zu mir, erzählten von Brecht, von Mann, von Wedekind und Schnitzler, erzählten von denen, deren Bücher es nicht mehr gab, weihten mich ein in verbotene Astrologie, Numerologie, erzählten von der Bergner, der Massari, von Pallenberg und Reinhardt. Nachts hörten sie BBC. Es quakte, es quietschte, wurde unverständlich, aber es gab ihnen Freiheitsgefühl, Hoffnung, Protest in protestloser Zeit. Das Stück im Deutschen Theater klappert mühselig seinem Ende entgegen. Wir spielten es sowieso kaum noch über die Pause hinweg. Meist tönte die Sirene, bevor mein Hände hochgefallen war. Der Inspizient bekam telefonisch seinen Vorwarnungsbericht, konnte ausrechnen, wann der Vorhang fallen, das Publikum stumm ergeben in den nächsten Keller eilen würde. Was wird mit der Schule, wenn der Krieg vorbei ist, frage ich. Der Meixner guckt die Bongers an, die Bongers guckt den Meixner an. Ich kann mir nichts vorstellen unter vorbei. Wir sind zu Hinkel bestellt, morgen um 9, sagt sie. Da sitzen wir aufgereiht, Lehrer, Schüler, Bongers, im Vorführraum der Reichsfilmkammer, Kurfürstendamm-Ecke Uhland. Goebbels Untertan steht in Ornat und Orden, ich höre Fetzen. Endsieg brauchen jeden Volksgenossen, Einsatz, totaler Krieg. Die Stunde hat geschlagen, werden ihnen zeigen, den imperialistischen Kriegshetzern. Einer für alle, alle für einen, Volk steht auf, Sturm bricht los, Heil Hitler. Die Schule ist Fabrik erfasst. Leuchtziffern malen mit Phosphorfarbe für Nachtjäger-Armaturenbrett. Meixner eingezogen. Sonntags werden wir abkommandiert zum Truppenübungsplatz Gardelegen oder Rathenau. Wir singen die bei Bartsch gelernten Liedchen, singen sie fürchterlich, machen ihr keine Ehre. Aber die Soldaten sind dankbar taub, klatschen, freuen sich, nicht draußen zu sein an der Front, montags wieder Leuchtziffern. Ein Fräulein Knef-Telefon unterbricht Leuchtziffer-Gekleckse. Die Bongers ist dran, sagt, der Engel will dich. Ich habe ihm Probeaufnahmen gezeigt, du drehst ab morgen, 6 Uhr Maske, Babelsberg. Erich Engel sitzt im Regiestuhl, nagt an einer Schinkensemmel. Der Schinken hängt über den Rand, Semmel mit Schleppe. Käthe Dorsch steht neben ihm, Rudolf Förster hinter ihm. Sie sehen mich an, ich sehe die Semmel, die entschwindende Schlucke Spucke, sehe Schinken, sehe Butter. Teilnahmslos kaut er, teilnahmslos guckt er, die Semmel ist weg, er nimmt Zigarette. Assistent gibt Feuer, er nippt am Kaffee, streicht über schmalen, kahlen Kopf, sagt, bitte. Die Hallenhupe macht dreimal Quak, Quak, Quak. 230 zum ersten Mal, brüllt der Klappenschläger. Die Dorsch gibt Stichwort, der Förster gibt Stichwort, ich sag meinen Satz, sag Mama zur Dorsch. Kopieren, spricht Engel, steht auf, geht weg. Ich werde zum Fragezeichen. War's gut? Fragt das Fragezeichen. Aber die sind schon bei der nächsten Einstellung. Der Aufnahmeleiter kommt, sagt, Sie haben Zeit bis zur Mittagspause. Ich habe eine Garderobe, eine mit Sofa. Ich habe ein Drehbuch, Fahrt ins Glück steht drauf. Und mit der Hand, Rolle Tochter, 6 Wochen Drehzeit, 4 in Babelsberg, 2 in Österreich. Ich hatte wie immer weder Fleisch, Brot noch sonst welche Marken, lief während Mittagspause um Hallen, um verlassene Filmschule, fühl mich verlassen, fühl mich ausgebombt vor Unausgebombten. Meixners Klassiker waren Heimat, die erste seit Zossen, seit Großvater, seit Apfeldiät. Gemeinschaft, Freundschaft, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Einheit, Einigkeit, ich brauchte sie nicht, wollte sie nicht. Kindheitspanik, Kindheitsangst, vergessen und vergraben. Entfallen seit Meixner, seit Bongers, seit Gretchen, Luise, seit Ophelia, Viola und Hero. Ich teilte nicht mit, war Einzelgänger, treuloser, unabhängiger, bis auf die Nachmittage. Die Nachmittage, an denen ich laut Ausbildungsvertrag Liebhaberin mit Charaktereinschlag war. Ich wollte Schönheit. Hasste Verbranntes, hasste süßlich fetten Gestank der Verschütteten, nicht ausgegrabenen, hasste Vertraulichkeit, Kundenvertraulichkeit hinter Stiefvaters Ladentisch, Biergeruch, Kleistertopf, die mit den Goldzähnen, die immer brüllte, nu wird's ein Mädchen, kiek mal unter ein Pullover wie abgeschnittene Zitronen. Hasste Hinterhof mit Mülleimerratten, Klosett auf der Treppe, hasste Lebensangst, Todesangst, Fratzen in Kellern, die Bibbermäuler, Falterhändchen, die womit haben wir das verdient, Kreischer, die gestern noch das Maul so voll nahmen, die sagten, mir kann keiner, die auf Frauchen trampelten, weil's brannte, weil die Decke runterkam und mit ihr 12 bis 14 Wohnungen, hasste die neidischen, schadenfrohen, die Rumbrüller, die gierig jovialen, die Onkels mit behaarten Pfoten, die dir als Kind unter den Rock fassen und Sabbattropfen zischen, wehe, du sagst es der Mutter, du hast meine Brille kaputt gemacht, kann sie gar nicht bezahlen mit ihrem Schusterladen. Draufgelatscht waren sie auf dem Blechzwickerkneifer, hielten dich für dusselig, machten Angst, drohten die Sapperer mit Frau und 6 Enkeln. Hasste die Krankenhäuser, die Seele, das Gestöhne in der Nacht, den Professor, der Kiefer aufschneidet, Betäubung vergisst, Hals-Maul schreit, dumme Jöre reißt sich zusammenbrüllt, die Kotze, in der du liegst, die Schwester, die grinst, Eisbeutel ins Gesicht knallt, grinst, wenn das Blut aus der Nase in die Kotze läuft. Hasse die Wanzen im Sommer, die abgerissenen Tapeten, verklebten Türen, die Wanzen aus Räucherei. Hasse den Blick, den Schmierseifieren aus, ein Kerl wie ich, Visagen, die an Heimatfront so unabkömmlich, die mit Feuerpatsche und Helm, Blick rauf, Blick runter, mal sehen, was sich da machen lässt. Nach Alarm sind sie weich, die Mädels, die bei erster Luftmine die Hosen voll scheißen, Keller verpesten, lieben Gott um höchst eigenen Beistand befragen, wollen ihr Kerl wie ich Leben verlängert haben, wollen nicht verzichten auf Fressen, Scheißen, Schmierseife, Blick. Ich hasse, ich hasste, ich hasse. Ich schmeckte, ahnte, wollte Schönheit. Sie hörten die zweite Lesefolge aus der Autobiografie Der geschenkte Gaul von und mit Hildegard Knef in einer Produktion des Funkturm Verlags aus dem Jahr 1999.